Da hinten! Eine Telefonzelle! Oh. Licht aus und weg! Ich hab ihn! Da vorne! Ein Auto! Spät! Hat einer von euch den Wagen erkannt? Nein, aber der von Skinny war es nicht.